Diese Dunja ist trügerisch, diese Dunja ist trügerisch, diese Dunja ist so vergänglich, diese Dunja ist trügerisch. Manche laufen ihr hinterher und verlieren immer mehr. Manche laufen ihr hinterher und verlieren immer mehr. Wir müssen eins bedenken, wir dürfen uns nicht von ihr ablenken. Wir müssen eins bedenken, wir dürfen uns nicht von ihr ablenken. Diese Dunja ist trügerisch, diese Dunja ist trügerisch, diese Dunja ist so vergänglich, diese Dunja ist trügerisch. Manche Menschen folgen ihr, denn sie ist wie ein Raubtier. Manche Menschen folgen ihr, denn sie ist wie ein Raubtier. Sie zerfrisst den Menschen auf und dies nehmen wir in Kauf. Sie zerfrisst den Menschen auf und dies nehmen wir in Kauf. Diese Dunja ist trügerisch, diese Dunja ist trügerisch. Diese Dunja ist so vergänglich, diese Dunja ist trügerisch. Manche Menschen schlafen noch, dies ist wie ein schwarzes Loch. Manche Menschen schlafen noch, dies ist wie ein schwarzes Loch. Diese Dunja ist so verflucht, denn sie ist wie eine Sucht. Diese Dunja ist so verflucht, denn sie ist wie eine Sucht. O Allah, wir bitten dich, bring uns in ein helles Licht. O Allah, wir bitten dich, bring uns in ein helles Licht. Diese Dunja ist trügerisch, diese Dunja ist trügerisch. Diese Dunja ist so vergänglich, diese Dunja ist trügerisch. Diese Dunja ist trügerisch, diese Dunja ist trügerisch. Diese Dunja ist so vergänglich, diese Dunja ist trügerisch.